Damit wir klug werden, heißt auch aufmerksam werden für Armut und Sorgen. Eine Heldin des Alltags ist hier und berichtet von ihrer Arbeit bei Netz Bangladesch in Bro in Wetzlar. Frau Dagmar Schwarz-Fiedler. Euer Slogan heißt Gemeinsam für Bangladesch. Schreibt doch bitte kurz, was darunter zu verstehen ist. Wir von Netz möchten uns gemeinsam mit den Menschen in Bangladesch engagieren gegen Hunger und Ungerechtigkeit. Wir sind überzeugt davon, dass Hunger von Menschen gemacht ist und auch von Menschen wieder beendet werden kann. Und deshalb engagieren wir uns partnerschaftlich und professionell gegen den Hunger in Bangladesch mit Selbsthilfeprojekten. Gandhi hat ja gesagt, Hunger ist die schlimmste Form von Gewalt. Was hilft denn langfristig gegen Armut durch Hunger? Langfristig hilft gegen Armut nur, dass Frauen oder Familien ein eigenes Einkommen erwirtschaften können. In unserem Projekt Ein Leben lang genug Reis nehmen wir Frauen in die Projekte auf und helfen ihnen, ein eigenes Einkommen aufzubauen, damit die Familien wirtschaftlich selbstständig werden. Also geht es um Hilfe zur Selbsthilfe. Das beschreibt ihr ja auch mit den Worten partnerschaftlich und professionell, wie du gerade schon gesagt hast. Wie kann man sich das denn praktisch vorstellen anhand von Schulprojekten? In unseren Schulprojekten werden in strukturschwachen Gebieten, wo es keine staatlichen Schulen gibt, Schulen errichtet. Das sind meistens nur ganz einfache Hütten, in denen eine Klasse unterrichtet wird. Es wird ein Lehrer oder eine Lehrerin bezahlt und vor allen Dingen werden sie auch fortgebildet in kinderzentrierten Unterrichtsmethoden. Sie halten pädagogische Schulungen. Den Slogan Bildung gegen Armut kennt man ja auch aus der deutschen Bildungspolitik. Aber so wie hier das Schulrecht normal ist, ist es dort in Bangladesch nicht Alltag. Nur 18% der Kinder, die in strukturschwächeren Gegenden wohnen, gehen dort zur Schule. Wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, wie sind denn die Millenniumsziele der UN, die besagen, dass Bildung durch Armut verringern werden soll, in Bangladesch realisierbar? Das ist auf jeden Fall realisierbar. Netz engagiert sich für Schulbildung in Bangladesch. Zum einen mit Dorfschulen, die in strukturschwachen Gebieten Kindern die Möglichkeit geben, den Unterricht zu besuchen. Und schon mit 46 Euro Spende kann ein Kind ein Jahr lang die Schule besuchen, erhält 2 ärztliche Untersuchungen im Jahr und in Hungerzeiten auch eine Schulspeisung. Netz hat bereits 35.000 Kindern eine Grundschulbildung ermöglicht und wir arbeiten daran, weitere Kinder in unsere Projekte aufzunehmen, um ihnen die Chance zu geben, später eine fair bezahlte Arbeit zu finden. Denn ganz ohne Bildung bleiben den Kindern nur Jobs als Tagelöhner und die Spirale aus Armut und eben letztendlich auch aus Gewalt gegen sozial schwache Menschen dreht sich immer weiter nach unten. Und Bildung ist der Schlüssel, diese Spirale zu unterbrechen. Also geht es auch so ein bisschen darum, gemeinsam lebenswerte Zukunft vor Ort zu gestalten. Welche Chancen und welche Risiken sind denn damit verbunden? Die Chance liegt darin, dass wenn Menschen selbstbestimmt ihr Leben gestalten können, weil sie eine Basis haben, die eben auf einem guten Grundwissen basiert, dann engagieren sie sich für ihre Ziele und setzen alles daran, ein besseres Leben zu bekommen. Und darüber ist eine Veränderung in Bangladesch möglich. Und ein Risiko könnte ja zum Beispiel das Klima sein oder die baulichen Besonderheiten dort vor Ort? Das Klima ist auf jeden Fall ein Risiko. Durch die Klimaveränderung steigt der Meeresspiegel an. Bangladesch ist ein Land mit sehr viel Wasser. Durch dieses kleine Bangladesch, was so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen, da fließt mehr Wasser als durch ganz Europa. Und die großen Flüsse haben regelmäßig Überschwemmungen und immer wieder werden eben dann auch nicht nur Hütten, sondern auch das Nutzvieh und eben Menschen weggespült und sterben in den Fluten. Und da setzt Netz an mit Katastrophenhilfe. Wir schütten Flutdämme auf oder errichten unsere Schulen auf erhöhten Warften, die extra aufgeschüttet werden, dass es eben im Falle einer Überschwemmung die Möglichkeit gibt, für die Menschen im Dorf da auch Zuflucht zu finden. Jetzt erfährt man ja von euren Dokumentationen und von euren Berichten, dass ihr das schon seit 25 Jahren macht. Also habt einen sehr langen Atem dabei, dort aktiv zu sein. Was hat sich denn über die Zeit verändert und ist man denn nicht irgendwann hoffnungslos oder von dem langsamen Fortschritt vor Ort ein bisschen ermüdet? Oder könnte es auch sein, dass man teilweise überwältigt ist von der Armut, die da vor Ort herrscht? Die Armut vor Ort ist ganz sicher überwältigend, wenn man sie das erste Mal sieht, das erste Mal damit konfrontiert wird. Aber Netz hat bereits 150.000 Familien die Möglichkeit gegeben, sich dauerhaft aus der Armut zu befreien. Es sind 150.000 Familien, die ein eigenes Einkommen erwirtschaften und die jetzt finanziell völlig selbstständig sind. Und wenn man in Bangladesch sieht, was passiert, wenn die Menschen Hoffnung schöpfen, wenn die Frauen in Bangladesch ins Projekt aufgenommen werden, sieht man die erste Veränderung in ihren Augen. Wie die Hoffnungslosigkeit geht und die Hoffnung von dem ganzen Menschen Besitz ergreift und man spürt es ihnen ab. Und es gibt Menschen in Bangladesch, die haben schon so viele schlimme Schicksalsschläge erlebt und machen immer weiter und arbeiten daran, es besser zu haben, zumindest für ihre Kinder. Netz heißt ja auch Netzwerk, das heißt, ihr baut Brücken von hier nach Bangladesch, aber auch zwischen den Menschen und habt da eine große Vielfalt in Vernetzung und Engagement. Wenn man jetzt neugierig geworden ist und Interesse hat, wie kann ich denn vor Ort weiterhelfen oder welche Möglichkeiten gibt es denn? In Deutschland gibt es ca. 6.000 Ehrenamtliche, die sich für die Menschen in Bangladesch engagieren. Die sind über ganz Deutschland verteilt und arbeiten da in verschiedenen Gruppen, lokalen Gruppen. Es gibt viele Kirchengemeinden, die Gemeindefeste machen zugunsten von Netz Bangladesch oder die immer mal wieder eine Kollekte spenden. Wir haben den Freiwilligendienst, bei dem junge Menschen nach Bangladesch gehen können, um ein Jahr lang zu lernen, wie das Leben in Bangladesch funktioniert. Die Freiwilligen, die mit Netz nach Bangladesch gehen, werden sehr gut betreut, die in diesem Jahr ganz viel für ihr Leben lernen. Mit dem Freiwilligendienst hat ja ganz am Anfang auch alles angefangen. Also der Gründer von euch war auch selbst vor Ort und hat sich von den Menschen und dem Leben dort so involviert gefühlt, dass er das weitergetragen hat und eure Organisation gegründet hat und bis heute noch den Menschen dort vor Ort hilft. Und es ist ja immer sehr schön, wenn Jugendliche auch überzeugt werden, ein FSJ zu machen im Ausland. Was ist denn die Überzeugung, genau zu euch zu gehen, oder was ist das Alleinstellungsmerkmal von euch, was dich auch überzeugt hat? Mich überzeugt, dass wir vom DZI, dem Deutschen Zentralinstitut, das Siegel bekommen haben, dass unsere Organisation effektiv arbeitet und die Finanzen auch transparent offenlegt. Das kann sich jeder anschauen auf unserer Homepage im Internet und in unseren Jahresberichten. Wir haben im Moment einen Verwaltungskostenanteil von 6% und unsere Spenden gehen direkt in die Projekte nach Bangladesch. Also wenn ich jetzt 1 Euro spenden würde, wie viel würde davon denn direkt ankommen? 89 Cent gehen direkt in die Projekte hinein, 6 Cent gehen in die Verwaltung und der Rest geht für Völkerverständigung und globales Lernen in Deutschland. Also ist es einerseits, kommt sehr viel von dem Geld vor Ort wirklich an, aber der kleine Prozentteil, der halt sozusagen hierfür gebraucht wird, ist, um weiter Aufklärungsarbeit zu machen und Spenden zu akquirieren. Und also kann man zusammenfassen, Netz Bangladesch ist humane Entwicklungshilfe, die kontinuierlich und mit Würde die Menschen vor Ort unterstützt, wirklich aus der Armut herauszukommen. Und es braucht dafür Engagement, viele helfende Hände und viel Unterstützung. Das ist richtig. Wir sind überzeugt, gerecht geht gemeinsam. Und dieses Gemeinsame betrifft sowohl die Menschen in Bangladesch, dort anzufragen, was braucht ihr am nötigsten? Zeigt uns, was wichtig für euch ist. Wir kommen nicht mit fertigen Konzepten, sondern entwickeln partnerschaftlich die Projekte. Und gemeinsam heißt auch, mit den Menschen hier in Deutschland, denen zu vermitteln, wie es Leben in Bangladesch ist. Und dann über die Solidarität die Spenden zu bekommen. Und eins möchte ich noch ergänzen. Für jeden Spendeneuro, der hier in Deutschland gespendet wird, gibt die EU und das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit 4 Euro dazu. Das heißt, jeder Euro, der gespendet wird, ist 5 Euro wert. Das war Dagmar Schwarze-Fiedler im Gespräch mit Verena. Weitere Informationen gibt es unter www.bangladesch.org. Dankeschön.